Moin, moin und hallo zur Champions League Special Ausgabe von Vierecken 211. Ich bin der Chris und bei mir ist ein Weltklasse-Mann, known as Pocho. So ist es. Hallo Chris. Hey Pocho, na, hast du die Auslosung live geguckt bei Sky Sport News HD oder wie wir Freshen Kids aus der Hood sagen, SSN HD? Das war der Hashtag, ne? Das war der Hashtag, ja. Ja, ich musste ihn, ganz ehrlich, als du das geschrieben hast, musste ich ihn klicken. Ja. Um rauszufinden, was es ist. Ich bin ja kein Sky-Kunde. Nein, ich habe ihn per Live-Ticker verfolgt. Oh, auf deinem Smartphone? Auf meinem Smartphone. Auf dem das alles kann, außer vernünftig telefonieren. Ich habe so Probleme mit dem iPhone 5. Nein. Das darfst du ja nicht laut sagen. Nee, stimmt. Ist das ein First-Generation iPhone 5? Es ist ein Ersttag-Auslieferungs iPhone 5, ja. Ich hole mir ja das 5S. Es wird ja immer... Die Gerüchte werden ja immer, die verdichten sich ja, kann man fast sagen. Ja. Und das 5S soll ja so im Sommer kommen und dann kann ich auch meinen Vertrag verlängern. Das passt also alles das ganz gut. Das wieder wie Faust aufs Auge. So. Ich habe sie auf Sky Sport News HD geguckt und da war unser aller Lieblingskommentator Wolf-Christoph Fuß zu Gast. Wow. Und er war sich natürlich nicht zu schade, wieder das ein oder andere Knallerchen rauszulassen. Also, denkt er sich das aus oder hat er da so ein Headwriter-Team hinter sich? Ich glaube, so ein Moderator, der wirklich diese Stellung irgendwann hat, um halt auch hip bei den Leuten anzukommen und irgendwie diese Popkultur zu leben, die man da irgendwo darstellt. Ich glaube, die schießen das aus der Hüfte raus. Boah, das glaube ich auch. Also das traue ich dem auch zu. Großartig. Dann saß da eine alte... Habe ich mich ein bisschen negativ auf Twitter ausgelassen. Ja. Die hat immer dazwischen gesabbelt, immer wenn sie was wusste, weißt du, weil sie, der andere Kollege, der andere Moderator von SSNHD, der war auch eine Katastrophe, aber der hat wenigstens nichts gesagt. Ja, der hat wenigstens nichts gesagt. So. Und die alte, ja, hat immer mal einen Club reingeworfen oder einen Namen, wo der besagte Spieler mal gespielt hat. Oder ja, Salihamidzic, der hat ja auch bei Bayern und bei Juve gespielt, ne? Ja, klar. Das weiß halt jeder so, ne? Ja. Aber naja gut, sie hat sich bemüht und mein Tipp, ich weiß den Namen jetzt leider gerade nicht, das nächste Mal einfach nackt moderieren. Ja, ist halt diese Quotenfrau, ne? Die findet halt überall Einzug. Es gibt auch eine gute bei Sky Sport News HD, auch eine Blonde, die war auch bei Lanz. Mhm. In der Folge, wo Jan Böhmermann auch da war. Mhm. Glaube ich, ja. Das war die Folge, wo die ganzen Fußballkommentatoren da waren. Die ist wirklich gut. Die hat auch Fußball gespielt. Die habe ich gesehen, glaube ich, die Folge. Und nimmt man auch ein bisschen was ab, weißt du? Ja. Aber, naja, gut. Ja. Hast du halt, ne? Wie gesagt, Knote. Frauenknoten, ja. Also, ja, es so großartig oder solange ich mich drauf gefreut habe auf das ganze Ding, so schnell war es dann auch vorbei. Also, es war Steve McManaman. War die Glücksfee, weil er ist ja der Representative of the New... Nee, Quatsch, wie heißt Wembley Stadium? Und weißt du eigentlich, warum das Champions League Finale in drei Jahren schon wieder in England ist oder wieder im Wembley Stadium? Weißt du, warum das in so kurzer Zeit zweimal da ist? Ich wusste gar nicht, dass es so ist. Ja, also wie gesagt, vor zwei Jahren war es schon mal da und jetzt wieder. Mhm. Und ich weiß nicht, man konnte das glaube ich nicht absehen. Vor zwei Jahren haben sie sich beworben und in diesem Jahr ist die FA 100 oder 150 geworden, irgendwie sowas. Okay. Ja, 150 gedacht, eher wahrscheinlich, ne? 150 eher, ne? Dann, ja. Hat man denen das Finale nochmal gegeben. Konnte man ja auch nicht absehen, ne? Also, nee, die 100 das ist halt wie Silvester, Weihnachten und sowas. Das ist halt unabsehbar, ne? Darum findet man die Partys auch immer schlecht dazu. Richtig, ja. Und ja, deswegen ist es schon wieder im Wembley Stadium. Finde ich ein bisschen doof. Hätte auch mal ruhig eine Allianz Arena sein können. War ja lange nicht da. Das hast du verdrängt, oder? Wieso, warst du schon mal in der Allianz Arena? Nee. Das war 2006. Das letzte Mal war doch 98 im Olympiastadion in München. Danach war ja nichts mehr. Okay. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, Pocho, hast du keine Ahnung? Ja, stimmt. dieses Jahr kann ich meinen Traum theoretisch erfüllen, kann man zur Meisterfeier nach Mönchengladbach fahren. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber wir da Meister werden. Genau. Das kann ganz früh werden, ne? Das kann im März schon werden. Das kann es schon der Fall sein. Ja, jetzt an diesem Wochenende natürlich der Knaller Leverkusen gegen Bayern 17:30 am heutigen Samstag, an dem Tag, wo wir aufnehmen, und wird spannend. Wird für mich die Meisterschaft entschieden. Nein, die wurde schon vor 4 Wochen entschieden. Aber kommen wir wieder zum Hauptthema der Champions League Auslosung. Ich glaube, die deutschen Clubs, die nehmen wir dann als letztes. Aber was sagst du zu der Begegnung Real Madrid gegen Galatasaray, die ja sich gegen Schalke 04 durchgesetzt haben? Ich hatte gerade eine kurze Tonstörung, glaube ich. durchgesetzt haben, wie ich finde, nicht ganz zu Recht. In der ersten Halbzeit, wir haben es schon bequatscht, in unserem Live-Commentation-Match Bayern gegen Arsenal, dass Schalke schon in der zweiten Halbzeit eklatant besser war. Und naja gut, so ist der Fußball. Ne? So ist kein Fußball. Und Madrid heim gegen Galatasaray im ersten Spiel. Ich glaube, da bedarf es keine großen Worte, oder, Pacho? Ich glaube, da bedarf es fast noch nicht mal einem Rückspiel. Ach, so schlimm. Ja, ich wirklich, wenn ich da jetzt ad hoc einfach mal aus der Hüfte raus tippen müsste, würde ich sagen, Hinspiel Real Madrid Galatasaray 5-1. Jetzt machst du dich aber bei unseren deutschen Mitbürger mit Migrationshintergrund ganz schön unbeliebt. Das hat ja nichts mit dem Migrationshintergrund zu tun. Ach so. Aber ganz ehrlich, wenn die, man hat es doch bei dem letzten Rückspiel von Madrid gesehen, wenn die wollen, dann spielen die Sache einfach runter. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da einfach sagen, so, jetzt hauen wir hier mal richtig auf die Kacke. Und dann ist es halt schwer für Galatasaray dagegen zu halten. Und in Manchester beim letzten Spiel von Madrid, da waren sie auch sang- und klanglos überlegen. Also das Gegentor, das war ja ein Eigentor von Sergio Ramos und das ist ja, also das war ja auch ein ruhiger Kick für Madrid. Also ein ruhiger Kick war es nicht, für mich war es das Spiel des Jahres und aber sie waren klar überlegen. Und ich glaube auch, dass sie im Bernabeu vorlegen, stark und dann im Rückspiel, glaube ich, so ein Ausgalopp machen. Von mir aus 0-0 oder sowas. Nee, ich glaube schon, dass Galatasaray da zu Hause auch Tore schießen kann. So ist das nicht. Und darum geht Madrid auch wahrscheinlich in das Hinspiel halt wirklich mit vollem Elan, um da halt diese Dreiviertel-Sache schon klar zu machen. Mit halt, sagen wir doch, gut, vielleicht ist 5-1 ein bisschen hochgegriffen, aber sagen wir mal, ein 4-1 ist doch wirklich nicht unrealistisch. Nee, das stimmt. Ja. Und sind ja auch soweit alle fit bei Madrid. Und bei Galatasaray ist es jetzt nicht so, dass ein Wesley Sneijder und ein Didier Drogba da jetzt Berge versetzt haben. Das sind ja wirklich nur noch Schall und Rauch, ne, die beiden. Also, Drogba ist doch nicht mehr das, was er noch vor 3-4 Jahren war. Absolut nicht. Naja, gut. Es gibt so viele Stürmer, die in Europa wirklich vor, sagen wir mal, von 2010 an einen richtigen Push hatten, sozusagen, um es mal mit der Sprache auszudrücken, und richtig gut waren. Ich denke da immer an so einen Fernando Torres. Ja, da habe ich vor 2-3 Jahren gesagt, das wird der Ausnahmestürmer in Europa. Und was ist er? Er trifft noch nicht mal 11 Meter. Genau, wollte ich gerade sagen. Er knallte das Ding an der Latte, ne? Ja. Nee, aber ich glaube, ein wichtiges Kopfballtor kann Didier Drogba immer machen. Das stimmt. Auch vielleicht mit der Hand. Ja. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, spielt Daniel van Beuten jetzt bei Real Madrid? Ich glaube nicht, ne? Also, hey. Das wird ein lockerer Kick und da hat Madrid natürlich den Vorteil. Also, aus der Summe der beiden Spiele glaubst du auch, Real Madrid kommt klar weiter. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann würde ich mal einen deutschen Club reinschmeißen. Malaga. Mhm. Oder wie die türkischen Mitbewohner von uns sagen, Malaga gegen Borussia Dortmund. Ich kann da nur zitieren, was Wolf-Christoph Fuß bei Sky Sport News gesagt hat. Er hat gesagt, Malaga ist immer eine Reise wert. Soll ein schönes Stadion sein, relativ klein, soll ein Hexenkessel sein und die Stadt soll ja auch wunderschön sein. Wunderschön. Ein Schmuckkästchen, ja. Ein Schmuckkästchen. Ja. Deine Gedanken? Also ich fand es ein bisschen überheblich, wie das so aus Dortmund rüberkam, ganz ehrlich. Du, ich hatte da auf Twitter hatte ich so das ein oder andere Gesprächelchen mit einem Dortmund-Fanlchen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich bin ja auch in den letzten Wochen und Monaten schon immer sehr skeptisch gewesen, was die ganzen Lobeshymnen über den FC Bayern anbetrifft. Und ich sage ja auch mal, ich glaube nicht, dass wir da jetzt der große Favorit sind. Und ich glaube auch nicht, dass wir das Ding holen, auch wenn Barcelona rausgeflogen wäre im Achtelfinale. Und was da von Dortmund immer kommt, dieses... Potsch, ich darf leider, Podcast of Love, du weißt, ich darf mich nicht mehr so äußern zu den Dortmundern. Ich sage nur einfach, Roque Santa Cruz ist auch nicht mehr das, was es mal war. Aber so ein Isco, das ist schon ein Weltklasse-Mann, den musst du erstmal in den Griff bekommen und nichtsdestotrotz glaube ich, dass Dortmund da ein machbares Los erhalten hat. Wenn auch gleich ich da die Verteilung 60-40 für Dortmund sehen würde. Ich sehe auch Dortmund da vorne, auch weil ich denke, dass sie die Qualität dazu haben. Ich fand die Reaktion halt nur ein bisschen überraschend. Weil, von wem meinst du das jetzt? Von Watzke? Eher von Zorc. Was hat er gesagt? Erzähle mal. Susi Zorc. Ja. Susi Zorc, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe da abends die Sport 1 News, glaube ich, habe ich da gesehen. Ja, da wurde gesagt, nicht für Schämen. Nee, und da hat dann erst wurde Sebastian Kehl gefragt, der sagte, dass der Jubel groß war in der Geschäftsstelle, als das losgezogen wurde. Fand ich schon sehr seltsam. Ja. Und Zorc sagte, wenn man eine Umfrage gemacht hätte, wäre Malaga wahrscheinlich in ganz Dortmund der Lieblingsgegner gewesen. Und ich finde, das ist ein klar, ist Malaga zum ersten Mal dabei, aber das ist ein bisschen underrated, finde ich. Finde ich auch. Also in Anbetracht dessen, das hat auch Wolf-Christoph Fuß fantastisch gesagt in der Sendung. Und zwar, wir wissen ja alle, was mit Malaga los ist. Keiner von den Spielern weiß, was nächste Saison ist. Sie dürfen nicht mehr international spielen. Sie stehen im Moment auf Platz 5 der Serie A. Und ey, ganz im Ernst, wenn ich bei Malaga spielen würde und die haben seit 3 Monaten schon kein Gehalt mehr gekriegt, die Spieler. Natürlich jetzt, bei denen ist das Korinthengekack, aber trotzdem möchte ich schon mein Geld haben, wenn ich einen Vertrag habe. Ja, na klar. Auch wenn es astronomische hohe Summen sind. Das sind halt die Non-PG-Summen, die hast du in dem Bereich. Nicht? Nur, dass wir bezahlt werden von Tobi. Ja, na klar. Aber was ich damit sagen will, keiner von den Spielern weiß ja, was nächste Saison ist. Das heißt, wenn ich bei Malaga spielen würde, ich würde mir so unfassbar den Arsch aufreißen, sprich, ich würde mich nochmal schön auf der größten Bühne des europäischen Fußballs ins Rampenlicht stellen. Ja, na klar, die müssen sich ja anbieten. Sie müssen sich anbieten. Und welche größere Bühne würden sie denn haben? The greatest stage of them all, würde ich sagen. Stage of them all, Bound for Glory wäre dann das nächste. Ja, unfassbar. Lockdown. Ja, haben sie wieder, 2.500 Karten verschenkt? Ja, echt? Habe ich bei den TNA, Non-PG TNA News auf Wrestling Corner gelesen. Okay. Schöne Sendung. Oder interpretiere ich da zu viel Romantik in die Geschichte ein? Also, ich gehe davon aus, dass Malaga sich unfassbar den Arsch aufreißen wird. Ich meine, wenn die ins Halbfinale kommen, Alter. Dann ist da jeder gleich mal nochmal astronomisch mehr wert. Also ich sehe das nicht so leicht wie die guten Dortmunder, die da wahrscheinlich noch in ihrer schönen FIFA 13 Welt leben und da einfach hier, oh, der hat eine 75, na, die hauen wir weg. Weißt du, also. Ja, meinst du, die gehen so an die Sache ran, das ist gut. Zumindest die Fans, einige Fans. Ja, okay. Pacho, in 2 Spielen, was sagst du, wer kommt weiter? Ja, Dortmund. Ich möchte ja das deutsche Finale sehen. Wir müssen erstmal nicht das Halbfinale, ne? Also. Ja, ich weiß, aber man darf sich doch mal was wünschen. Ein Finale zweier deutschen Mannschaften um den größten europäischen Vereinspokal in England sehen. Aber ein Ding wäre es dann, wenn dann immer noch kein deutsches Team Champions League Sieger wird. Würde ich dir zutrauen. Aber, Pocho, jetzt sage ich dir noch mal was. Die Gegner werden ja auch nicht leichter. Oder meinst du Galatasaray und Malaga kommen? Ach nee, dann wäre ja auch Dortmund raus. Aber naja, also in der Summe von den beiden Spielen dann. Ja, da sehe ich gegebenenfalls, in Dortmund sehe ich auf jeden Fall die Chance, dass Dortmund auf jeden Fall gewinnen kann. Das Rückspiel ist in Dortmund, ne? Ja, genau. Das ist ein Vorteil. Und darum sehe ich in dem Hinspiel vielleicht wirklich ein 1-1. Mhm. Und in dem Rückspiel dann ein 1 oder vielleicht sogar 2-0 für Dortmund. Ja, also ich bin da jetzt auch natürlich kein großer Insider von Malaga. Ich kenne da jetzt auch nur diese ganzen dicken Namen wie Javier Saviola und Roque Santa Cruz und Isco, ne, den man immer wieder hört und den ich mir auch immer bei La Ola 1 begutachte. Übrigens. De Michelis, wa? De Michelis weiß ich jetzt nicht. War ich schon in München kein großer Fan von. Nee, aber er spielt doch da, oder? Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ich meine, sonst hätte ich mir doch nicht das GK-Sonderheft holen müssen. Das Kicker-Sonderheft fürs Viertelfinale? Nee, das überhaupt das Kicker-Sonderheft am Anfang der Saison, um mir irgendwelche Mannschaften durchzulesen, wer da spielt. Ist doch völlig überteuert, das Ding, oder? 5 Euro oder so. Ich hole mir das nee, 9 oder so. Was, echt? Ja. Oder hey, 7 oder irgendwie sowas. 50 oder so. Ach, keine Ahnung. Ja, von der Sportbild gibt's das auch. Das hole ich mir mal. Ich habe auch ein Sportbild-Abo. Ja. So. Ja. So, also natürlich eine gute Mannschaft und so ein Spieler wie Isco und auch Santa Cruz, der kann immer mal eine Bude machen. Ja. Das ist gefährlich und bin gespannt. Bedenke, mein guter Freund Matze Hummels ist 4 bis 5 Wochen verletzt. Und was hat er? Ein Anriss, irgendwas von Anriss. Okay. Irgendein Anriss von irgendwas. Mhm. Also da braucht man noch viel Fantasie, um das zu kennen. Also auf jeden Fall ist er länger verletzt und ich sehe jetzt auch nicht Santana als große Schwäche. Ich finde, das ist ein guter Mann, aber wenn da nochmal jemand ausfällt, dann Subotic oder Santana, dann ist die Kacke am Dampfen. Und ich glaube aber auch, dass Dortmund in der Summe der beiden Spielen weiterkommt. Wenn aber auch nicht souverän. Mhm. Das ist meine Meinung, Pocho. Das nächste Spiel ist, wie heißen die? Barcelona. Nee, Heim ist Paris gegen Barcelona. Naja, ach, das sind wohl so zwei Dorfclubs, oder, Pocho? Ich glaube auch, Chris. Meiner Meinung nach sollten die doch in dieser Runde überhaupt keine Rolle spielen. Ibrakadabra trifft auf seinen alten Club. Ist das nicht romantisch? Also ich, ganz ehrlich, das wird, glaube ich, das Knallerspiel dieses Viertelfinales. Ja, ja, ja. Ich glaube, da geht's richtig zur Sache und ich glaube, das ist ein Spiel, da würde ich sogar sagen, das gucke ich mir wirklich irgendwo außerhalb an, weil es wahrscheinlich nicht im Free-TV laufen wird. Weil das möchte ich eigentlich sehen. Ich bin ja gespannt, was da der Ibrahimovic veranstaltet. Der wurde ja da vom Hof gescheucht in Barcelona und der möchte es natürlich Tito Villanova, wenn er dann wieder auf der Bank sein sollte, ich weiß es gar nicht. Ja, Vengeance. Payback is a bitch. Ja. Auch in Schweden. Mhm. Und nein, ich glaube, über den Kader brauchen wir jetzt bei PSG nicht großartig was sagen. Ich bin großer Fan von Jérémy Ménez. Ist ein cooler Außenflitzer, könnte ich mir auch ganz gut bei einem anderen Club als Ersatz von Arjen Robben vorstellen. Ja. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Und ja, so Namen wie Gregory van der Wiel sind natürlich dicke Brocken. Thiago Silva, was fällt einem da noch so ein? Was fällt mir da noch so ein? Lukas. Und natürlich Ibrahimovic. Ja, ich sag mal, jetzt mal ganz, das könnte ein richtiges Offensivfeuerwerk werden. Ne, da könnte es wirklich nach einem Hinspiel auch mal 2-2, 3-3 ausgehen. Ja. Und dann würde ich mich wirklich auf ein Rückspiel freuen, wo es wirklich spitz auf Knopf steht. Spar, schön, schön. Du bringst ja schon einen richtigen Floskeln mit in die Sendung. Ja. Und wo dann auch ein Ibrahimovic vielleicht mal wieder einfach mal so einen Moment hat, wie bei diesem Fallrückzieher, wo einem ja nun wirklich die Hose bei aufgeht. Tja. Ich glaube dennoch, Barca ist klar der Favorit. Ganz ja, na klar. Wenn, die haben so eine Offensiv- Powerkraft PSG mit Javier Pastore, von dem ich auch ein großer Fan bin, das ist, glaube ich, Argentinier, großer Mann und ich glaube, die werden all in gehen. PSG, ich will mal PSV sagen, aber das wäre ich glaube, die sind nicht dabei. Das wäre Eindhoven. Der PSV Eindhoven. Ja, der PSV Eindhoven. Das ist alles Käse, immer. Das ist alles Käse, das sag ich dir. Und ja, ich weiß nicht, was da der gute Carlo Ancelotti da jetzt für taktische Finessen mit reinbringt. Ich würde es grundsätzlich gegen Barca so machen, dass ich grundsätzlich immer destruktiv spielen würde, wie Chelsea letztes Jahr, wie der AC Mailand in diesem Jahr im Hinspiel, im Achtelfinale gegen Barca. Ich würde sagen, hier Leute, wir spielen nicht mit. Wir stellen uns mit 11 Mann in 5-Meter-Raum und dann schauen wir mal. Also ich sag ja immer, gegen solche Top-Teams einfach mal wieder den klassischen Vorstopper reinbringen. Den Vorstopper reinbringen. Jürgen Kohler vielleicht mal wieder rausholen. Aber hallo. Dass der mal wieder so richtig ein paar Schellen verteilt. Ja. Der Mann mit der Nummer 5, der einfach davor alles wegrasiert. Also der Messi. Einfach mal schön in die Mangel nehmen. Ja. Blutgrätsche. Ja. Sieg oder Blut am Schlappen. Ich glaube, Jens Jeremies hat auch einen One-Night-Only-Contract gekriegt. Einen Legendenvertrag. Der wird da, glaube ich, auflaufen. Also da kann es noch. Aber wieder mit Langhaarfrisur. Ja, natürlich, da kriegst du so ein paar Extensions und dann läuft das. Ja. Aber Paris muss da, glaube ich, auf die Socken hauen, weil so gut der Kader auch ist, so klasse individuelle Spieler PSG hat, da kannst du nicht mitspielen. Es geht nicht. Aber stell dir mal ein Freistoßtor von La Diva David Beckham in dem Spiel vor. Den gibt's ja auch noch, Pacho. Was ist denn da los eigentlich? Was sagst du denn dazu? Ja, das ist halt ein Prestigewechsel einfach nur, oder? Aber den kannst du noch mal in der 89. Minute reinbringen, wenn ein Freistoß vorm Tor ist. Jetzt mal ernst. Sehe ich genauso. Ne? Also den haust du rein, dann kommt der rein, schießt den Freistoß und schießt ein Tor. Und geht wieder raus mit einer Bänderdehnung. Nee, stimmt, Beckham ist ja auch noch dabei, hat aber in der Champions League sich, glaube ich, 90 Minuten warm gelaufen im Achtelfinale. Kann sein, ja. Und ich habe dann auch von Insiderquellen mitbekommen, er war dann auch warm. Aber selbst da war er nicht gut beim Warmlaufen, oder? Er ist an seine Leistungsgrenze zumindest rangekommen, ja. Also, was sagst du? In zwei Spielen Barca schon weiter, oder? Also ganz klar. Also alles andere wäre eine Überraschung. Ich bin jetzt nicht der große League-Fan. Wie heißt die Liga? League. Und ich gucke da auch nur mal Zusammenfassung im Internet und ich bin da auch. Ich habe, glaube ich, außer der Champions League noch nie PSG in diesem Jahr über 90 Minuten gesehen. Also ich gucke die immer nur wegen der tollen Aussprache der Städtenamen. Ich fand immer den FC Nord sehr toll. Ja, Nac Breda. Ja, genau. Ja? Hat er nicht auch Tresor Lua Lua mal gespielt? Das kann sein, ja. Naja. Nee, du sagst auch Barca weiter. Ja, Barca, definitiv. Oh, definitiv. Mhm. Also das heißt, im Halbfinale wären bis jetzt Real, Dortmund und Barca. Ja. Das sind ja schon Schwergewichter, kann man fast sagen. Aber ein Viertelfinale bleibt noch aus, das ist FC Bayern München gegen die alte Dame Juventus Turin. Das sind doch Namen, oder nicht? Das sind doch die Spiele, wenn du durchsetzt und auf Eurosport kommst und so und dann diese Euro-Goals-Klassiker kommen von 1999 oder so, dann sind das auch immer die Clubs. Bayern, Juve, Eindhoven, Madrid, das sind doch die Clubs, die du immer gesehen hast. Und das sind doch wirklich, also das sind Spiele, dafür ist die Champions League geboren. Und wenn du die PK gesehen hast, wahrscheinlich nicht, Pocho, vom FC Bayern München. Ja, da geht mir doch fast das Herz auf, wie man fast merkt, oder? Der Jupp, Don Jupp, der 98 oder 99 die Champions League mit Madrid gewonnen hat. Wer war der Finalgegner? Pacho, sag es mir! Juventus Turin. Geschichten, die der Fußball schreibt. Also. Da schließt sich der Kreis. Hoffentlich ist es nicht das letzte Champions League Spiel für Don Jupp in seiner Karriere, für den FC Bayern. Nein. Don Jupp war ganz gechillt. Bei der PK ganz ruhig, hat gesagt, gute Truppe und ist dann auch schnell wieder gegangen. Hat noch irgend so ein Pöbel da gefragt, hier, was mit Vidal ist. Freut sich auf Vidal? Was willst du da sagen? Ja, guter Spieler, guter Mann, freue ich mich drauf. Arturo Vidal ist ganz klar auf seiner Position im Moment einer der Top 5, 6 Männer. Aber dann gab es den fliegenden Wechsel. Es gab schon auch in Dortmund auch eine Pressekonferenz, aber die hat zumindest Sky nicht übertragen. Wie auf Center TV irgendwo. Auf Astro TV oder so. So, und dann kam Manu und Arjen. Ja, Robben hat auch gesagt, das wird natürlich ein Knüppelspiel. Da müssen 200% Leistungen abgerufen werden. Und dann glaube ich aber auch, dass es da in die nächste Runde geht. Und dann kamen nochmal zwei Spieler, Schweini und Toni Kroos. Und Toni Kroos, so cool wie der Typ natürlich ist, und hat gesagt, wollen wir keine Angst vor haben. Wenn wir zwei Top-Leistungen abrufen, sind wir im Halbfinale. Also der Typ ist ja wirklich so unglaublich cool, oder? Der ist für mich auch irgendwo der Kimi Räikkönen des Fußballs, oder? Absolut, absolut. Der Iceman. Der Iceman, auch großartig. Letztes Jahr, im letzten Rennen, wo sie ihn vollgelabert haben, viel Vorsprung und so zu dem. Interessiert mich nicht. Hat abgeschaltet, den Funk. Ja. Großartig. Großartig. Hallo? Hallo? Ja? Ich muss, hier geht's. Nö. So, das war meine Freundin. So hört sich ein Gespräch in unserer Beziehung an. Gut, oder? Das ist, ja. Also, ich bitte dich, aufs Minimalste runtergebrochen. Ja. solange du nicht in den Keller gehst. Nee, das war Ricky. Ach so, okay. Wie so ein Keller gehe. Ich habe immer dieses Bild im Kopf von Bekannten, wo irgendwann der Mann im Keller sein Reich hatte und die Frau im Wohnzimmer saß. Das fand ich sehr deprimierend. Ja. Ja, was kann FC Bayern. FC Bayern. Also was kann man über den FC Bayern sagen? Nicht viel. Ja, weil jetzt mal im Ernst, was du mir da eben geschickt hast mit den 150.000 Kartenvorbestellungen in 4 Stunden. Die sind im Moment so on the top, auch wenn Uli Hoeneß ja von schönem Scheiß oder wie kann man ihn zitieren? Die letzten 3 Spiele hat ja. Schönen Scheiß gespielt. Ja. Hat er auch recht? Ja. Hat der auch recht? Ja, aber ich meine, es läuft ja trotzdem alles nach Plan. Es läuft nichts nach Plan. Ach. Es kommt doch schon wieder so eine gewisse Mir-San-Mir-Zufriedenheit. Ja, ach, FC Hollywood, ja? Da sitzt der Batschtube auf der Tribüne und lacht sich hinab da. Weißt du, wenn ich das schon wieder sehe? Der muss genauso on fire sein wie die ganzen Penner auf dem Spielfeld. Ach Mann, regt mich das schon wieder auf. Dieses 3-2 gegen Düsseldorf, auch scheiße. 2-0 gegen Arsenal, wir haben es kommentiert. Scheiße, das kann nicht sein. Das war der letzte Schuss vom Bug, sag ich dir. Und jetzt gegen Leverkusen, da muss was passieren. Da muss was. Er lässt doch alle raus, ne? Müller bleibt zu Hause und so, ne? Mensch, wir sind der FC Bayern München. Tut mir leid, dass ich so süffisant sage. Wir sind der FC Bayern München. Da musste auch mal Müller, Schweinsteiger und, Jetzt hat nicht Schweinsteiger spielt auch nicht. Nee, Lahm? Ja, Lahm. Weil Schweinsteiger habe ich aufgestellt bei Comunio. Hallo? Wer war denn das noch? Ja, ich hab's gelesen. Jetzt sind halt 4 oder 5 oder so, ne? Nee, 3 Stammspieler sind, also was heißt Stammspieler? Mensch, mal ganz im Ernst. Diese Pisswichser von Leverkusen, die mich so bitterlich enttäuscht haben in der Euroleague. Ich hab mich gefreut. Ich immer gefreut, wenn ich Leverkusen in der Euroleague sehe, denn sie haben unser Land so schön repräsentiert. Und ich hab auch gedacht, die kommen mindestens ins Halbfinale. Die können im Prinzip, ja, wenn ja die ganz dicken Brocken kommen natürlich nicht, aber Inter Mailand und Chelsea und so, aber die können im Prinzip in Euroleague können die jene schlagen. Und dann bringen die da sowas. Und ich bin so enttäuscht von Leverkusen. Das hängt denn immer noch nach bei mir, in meinem Herzen. In meinem Fußballerherzen hängt das so nach. Ich mag die Mannschaft nicht mehr, ich mochte sie eigentlich noch nie, aber ich fand das immer gut, wie sie uns vertreten haben in der Euroleague. Und das kotzt mich einfach nur noch an. Und wenn wir da nicht ein paar Schellen verteilen, ich weiß nicht, wir müssen uns jetzt wieder berappeln. Also heute willst du eine Reaktion sehen? Ich will heute eine Reaktion sehen. Ansonsten, da flippt der Uli aus in der Sebener Straße. Der flippt aus. Also, Patsch, ich weiß nicht, ob ich mich dazu zu stark aufrege. Nee, gar nicht. Hör mal, ich finde, genau das ist es doch, was ein Fanherz ausmacht. Komm mal zu Juve. Arturo Vidal, glaube ich, erstmal zum Trainer. Antonio Conte ist ein komischer Typ. So, ich. Aber wenn ich an Juve denke, ist bei mir eher dann Pirlo. Pirlo, natürlich, mit 33 Jahren. Der Regisseur vor dem Herrn. Das ist noch eine klassische Szene irgendwo. Das ist eine klassische 10, ja, absolut. Ne? Und das ist einer der letzten klassischen 10er noch eigentlich. Genau. Toni Kroos noch. Na, Toni Kroos ist aber dann doch schon wieder ein bisschen defensiver, oder nicht? Das ist eine klassische 10. Ja. Oder wie Favre spricht ja jetzt von der 9,5. Wer ist das bei euch? Die 9,5? Mhm. Ich glaube Patrick Herrmann. Patrick Herrmann, ne? Das sind doch klangvolle Namen. Ja. Vidal. Der Flacco. Das ist ja sein Spitzname. Wie? Der Flacco. Flacco? Wieso? Ja, einfach so, Flacco. Flacco? Ja. Oh, das ist ja wirklich, das sind ja Insiderwissen hier. Ja. Also, das sind wieder natürlich Gigi Buffon im Tor. Das wird natürlich auch ein Duell. Eine Manu Neuer gegen Gigi Buffon. Geil. Ja, aber da ist Buffon doch wenigstens, ja, okay. Doch, ich sehe da Buffon immer noch ein bisschen lieber. Weil Neuer ist cool und ist auch wahrscheinlich der beste Torwart in Europa, vielleicht sogar zurzeit. Aber er hat halt auch eine starke Abwehr vor sich. Und Buffon hat immer noch diesen Ausdruck des italienischen Fußballers. Dieses Aussehen, die Aura. Dieses Metrosexuelle. Ja, vielleicht auch das. Ja, natürlich. Das bleibt uns auch unbenommen. Das bleibt vor allen Dingen dir, bleibt das auch unbenommen mit deinem Perückenfetisch, ne? Ja, eben. Ich bin schon wieder so geladen, ich muss erstmal einen Schluck Monster trinken, dass ich mich ein bisschen beruhige, weißt du, mit Energy trinken. Mit Strohhalm oder direkt aus der Dose? Aus dem Glas, aus dem Coca-Cola-Glas. Aus dem Glas? Aus dem Glas. Alter, wie weil ich dann immer, wenn ich, ist das denn? aus der Dose trinke, dann muss ich mal so abschlürfen, so. Ja, aber genau das sind doch die Geräusche, die da haben muss. Na gut, gut, Pacho, dann mache ich das ab jetzt. Dann an mit das Glas. Du trinkst ja auch kein Glasbier, oder? Nein, aber das mache ich ja auch nur jetzt in der Sendung. Ach so. Und das ist für mich auch angenehmer, das Glas. Mhm. Es schmiegt sich ja an meine Hand besser an und das Mund-Glas-Gefühl, es ist mir ein lieberes während des Podcastes. Mhm. Und schon mal einen Strohhalm probiert dann so, als Revolution? Noch nicht probiert, aber wir haben da, glaube ich, noch 1000 Stück in der Schublade. Cocktail-Dinger, also diese schwarzen, weißt du? Ah. Du, das mache ich das nächste Mal. Ne? Also wirklich, das sind ja Innovationen hier von dir. Also deswegen haben wir dich auch geholt. Ja, eben. Das muss ich nochmal... Geht's los, oder? Ich fahre gleich. Zur ATU. Zur Apotheke. Nö, soweit erstmal nicht. Ja, die würde ich nehmen. Ja, meine Freundin... Sag jetzt immer zu meinen Kunden, da hast du noch ein Bein und dann kommt Mortadella. Ah, schön. Pacho, hätten wir das auch geklärt, oder? Wenn du das sagst. Bitte? Noch irgendwas? Nee, aber jetzt auch gerade hier so ein Stück weit in der Sendung, kann man fast sagen. Ja, die Top-Spieler von Juve, was fällt dir da so ins Köpfchen? Ja, wie gesagt, Pirlo. Also da sehe ich wirklich Pirlo als Mann, der gegebenenfalls was machen kann. Aber müssen wir auch direkt von Anfang an sagen, da sehe ich Bayern auch ganz klar vorne. In beiden Spielen mit einem Sieg. Ganz klar? Ja, beide Spiele ein Sieg. Ja, also natürlich, das ist ja, Conte lässt ja ein 3-5, sag mal 3 plus 5 sind 8, plus Torwart sind 9, dann bleiben also noch 2 über. Das würde bedeuten, er würde mit 2 Stürmern spielen. Das wäre dann also ein 3-5-2. Sehe ich das richtig? Das wäre das Klassische, ja. Genau, er lässt es ja mit einem massierten Mittelfeldblock, lässt er ja spielen. Massiert? Ja. Der ist massiert? Der massiert den Mittelfeldblock oft. Im Lendenbereich. Au. Aber naja, gut, wo hast du das noch, dass du eine Dreierabwehrkette spielen lässt? Nee, gar nicht. Also die ist ja wirklich irgendwo schon oldschool, ne? Die ist oldschool, ist cool. Ja, natürlich. Also nochmal, Pirlo, Vidal, ja. Giovinco. Das Giovinco kann man den erklären? Also der ist ungefähr 1,01 Meter groß. Aber der beschleunigt auch von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Also immer gefährlich. Niklas Bentner, ne? Sagt dir bestimmt ja, was. Ja. Ist, habe ich das länger schon verletzt oder so? Ich glaube, der ist verletzt, aber sollte man auch immer in die Verlosung bringen. Vucinic, für mich ein Weltklasse-Stürmer. Mhm. Könnte ich mir auch gut bei einem anderen Club vorstellen, aber ist, glaube ich, schon ein bisschen alt. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Wie viele Stürmer willst du denn da noch haben? Du, Pizarro hat auch ein Verfallsdatum, ne? Eieiei, ja, trotzdem, da kommen ja, die machen ja auch noch eine Jugendarbeit in München, so ist das doch nicht. Wir brauchen einen spielenden Stürmer, Pacho. Ja. Für die kommende Saison brauchen wir einen spielenden Stürmer. Oder ja, kommt da Lewandowski, oder? Lewandowski vielleicht, aber ich würde mich eher über einen Luis Suarez freuen. Mhm. Wenn Luis Suarez kommt, wenn die Nachricht kommt, bestätigt, dann ist das höchstens 5 Minuten, bis das Trikot bestellt ist. Das schwöre ich dir aber. Ja, gut, mit Sicherheit auch noch ein paar gute Abwehrspieler. Das wird eine harte Nuss und ich sehe es im Gegensatz zu dir und auch bei Twitter bin ich da auf den einen oder anderen Sympathisanten gestoßen, dass das für mich absolut 50-50 ist. Das Rückspiel ist in Turin und es ist nicht mehr in San Siro. Es ist nicht mehr in San Siro. Diese alte Pissbude da, wo nie Stimmung war. Wolf Christoph Fuß hat sogar erzählt, dass die ersten Reihen freigelassen werden mussten, weil die Mauern irgendwie zu hoch war, dass du da nichts sehen konntest oder so. Also war erstens nie ausverkauft und zweitens war nie Stimmung und ein Dreckspot war das. Und jetzt im neuen Stadion, da ist die Hölle los. Ein Klassiker. Deutschland gegen Italien sowieso immer nicht so positiv für Deutschland. Das stimmt. 50-50. Wen hättest du denn lieber gegen den FC Bayern gesehen? Malaga oder Galatasaray, ist ja ganz klar. Okay. Die hätten halt weggejobbt, also ganz im Ernst. Weggejobbt. Squash-Match. Squash-Match, ja. Also nochmal, für mich ist das ein 50-50 und ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, weil weiterkommt. Zumal der Trend, ein Philosoph aus München sagt, the trend is your friend, Pocho. Und der Trend vom FC Bayern München geht aktuell nicht nach oben. Eieiei, dieses Understatement aus Bayern jetzt, aus deinem Mund. Ich nenne dich ja einfach mal die Stimme des FC Bayern München. Ja. Die nordische Stimme des FC Bayern. Ja, ganz ehrlich, das... Warum? Ich sehe die Entwicklung nicht so positiv. Aber hab doch keine Angst. Fehlt der feste Mann. Ich brauch den... Der Van Beutner muss weg. Oh. Jetzt fangen wir doch mal... Dann machen wir das Thema doch mal auf hier. Der Van Beutner, der muss weg. Boa kann jetzt spielen. Oder ist er noch ein Spiel gesperrt? Boateng. Oh, keine Ahnung. Ich meine, der kann jetzt wieder spielen und ja, da gibt's natürlich einige Hater. Das ist natürlich ein komischer Typ, eine skurrile Person, aber ist für mich immer noch ein ordentlicher Innenverteidiger. Wer bei City und bei Bayern gespielt hat, der kann nicht ganz so schlecht sein. Das die ganzen richtig. Affen da draußen. Und für mich muss da Dante und Boateng spielen und ja, ich weiß nicht, ob es bis zum Finale was wird. Bin ich froh, dass mein Holger wieder da ist. Ach, Mensch, den vermisse ich ja so, das glaubst du nicht. Hat sich wieder verletzt, habe ich das richtig gelesen? Nee, da musst du noch mal operiert werden. Oder noch mal operiert werden. Ja. Aber hat sich entzündet. Ach, scheiße. Patsche, mir geht's so schlecht. Aber soll ich dir mal sagen, ich habe schon eine Lösung. Ja, wie denn? Fährst du einen Besuch? Mit Batsch, aber das wird, glaube ich, nichts. Aber pass mal auf. Wir spielen gegen Juve im Rückspiel. Spielen wir in der Verteidigung Alaba, Lahm, links, rechts. Mhm. Dante, pass mal auf jetzt. Hältst du dich fest? Mhm. Martinez in der Innenverteidigung. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir fantastisch gut vorstellen. Ja. Und auf A6 Schweini und Gustavo. Gustavo ist für mich ein Klasse. Gustav. Ja, es ist für mich ein klasse Mann. Mhm. Pocho. Körperlich sehr, sehr schwach, meiner Meinung nach. Es ist ein körperlich schwacher Mensch. Geistig, ja. Aber mental ist das ein Fuchs. Das kann gut sein. Der hat ja auch seine absolut tollen Momente fußballerisch. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich finde den für seine Position, finde ich den so schmächtig. Absolut, ja. Ne? Das ist ein guter. Ich meine, wenn man die Fußballer mal wirklich mal jetzt nicht nur am Fußballplatz sieht, sondern dann auch mal irgendwo live sieht. Ich hatte mal diese eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Hm. In einem Kino in Köln, da bin ich, wie hieß er noch gleich, die Wilde 13, wie heißt er? Bredaric? Tess, ne, ist die Wilde 13. Ja. Nee, aber Thomas Bredaric, sagt dir auch was, ne, klar. Ja, aber 96 gespielt. Ja, eben, so. Hat zu Verhandlungen, hat er seine Frau mitgenommen. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich neben dem gesessen im Kino. Und das war so eine schlachsige Person, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Der hatte bestimmt höchstens 60 Kilo bei der Körpergröße, die der hatte. Also da habe ich mich echt gefragt, wie die das schaffen, dann auf dem Platz da so körperlich Fußball zu spielen. Aber naja. Na gut. Das nur als Anekdote am Rande. Hat er dann auch bei Wolfsburg gespielt und dann bei uns und naja, gut. Hat er auch ein Lied sogar aufgenommen, ne? Ja, yeah, die Wilde 13, ne? So hieß das Lied? Mhm. Ach so. Darum sage ich es ja. Ach. Ich erzähle das ja nicht einfach so. Dachte, das wäre so ein verkappter... Du dachtest, das wäre so ein Insider. Ja, das wäre doch sein In-Ring-Name. Ach so. Also, ich sage 50-50 und lege mich nicht fest, wer weiterkommt. Ich, aber natürlich, mein bayerisches Herz sagt Bayern. Ja. Und du sagst ganz klar Bayern? Ich sag beide Spiele für Bayern. Beide Spiele für Bayern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ist doch spannend. Also, was sagst du? Wer wird im Halbfinale aufeinandertreffen? Wir machen jetzt mal die Auslosung. Ja, wenn wir die Auslosung machen, möchte ich halt, wie ich eben schon erwähnt habe, das deutsche Finale. Daher ist das Halbfinale dann ja klar. Deutschland gegen Spanien zweimal? Ja. Oh, oh, oh. Junge, Junge, Junge. Und wer trifft da Barca? Ganz ehrlich? Das letzte Mal haben wir 4-1 gegen die verloren. Also ich sag ganz ehrlich, Dortmund im Halbfinale schlagen die Barca. Ja, okay, würd's mir wünschen, natürlich. Ja, aber jetzt mal im Ernst, das wäre doch wirklich so Phönix aus der Asche für den deutschen Fußball. Und dann sehe ich schon die Bild-Zeitung, die schreibt: Wir sind Fußball. 2-0. Nimmt das, Spanien. Take this. Ah. Nein, aber das wäre doch toll. Das wäre doch wirklich mal wieder, das wäre, stell dir das mal vor, deutsches Finale in England. Also. Die Kotzen, da kommt keiner hin. Einmal Dortmund, einmal Bayern-Fans und der Rest ist leer. Ja. Ey, wenn das der Fall sein sollte. Aber gut, Karten ist ja der Wahnsinn, oder? Da kommst du ja gar nicht ran. Nee, ich glaube nicht. 150.000 Vorbestellungen jetzt schon in 4 Stunden beim Juve-Spiel. Also ich glaube nicht, wenn du da wirklich live hin willst zu so einem Champions-League-Finale und jetzt keine Karte hast, ich glaube, da musst du schon 500 Euro anlegen für eine Karte. Ich glaube, drunter kommst du gar nicht dran. Nee, das stimmt. Wenn überhaupt, wenn nicht sogar mehr. Ja. Aber, na gut, bei meinem Glück verliert dann Bayern. Ja. Also, das Finale, worüber wir ja nicht wahrscheinlich sprechen, da muss ich sagen, ich bin ja, die Raute schlägt ja richtig in meinem Herzen, aber bei internationalen Spielen, da muss man halt als Fußballfan meiner Meinung nach zu den deutschen Vereinen halten. Natürlich, na klar. Und zwar zu jedem dann auch. Auch für mich ist ja immer so gegen Köln ist für mich immer so das in Anführungsstrichen Feindbild als Fußballfan. Und selbst wenn die international spielen würden, würde ich auch zu Köln halten. Vielleicht. Und bei Dortmund auch mal ein bisschen schwer. Ne? Aber ist ja einfach so. Aber da wirklich, wenn Bayern spielt, dann sehe ich das halt, dann ist Bayern halt der Vertreter des deutschen Fußballs. Als Verein. Und darum muss man als Fußballfan halt auch zu denen halten, beziehungsweise an die Sache rangehen mit Spaß, mit dass man sich das anguckt und auch mit der Prämisse, die zu unterstützen irgendwo, wenigstens für die 90 Minuten oder 120 Minuten dann. Absolut, ja. Selbst wenn man nicht der Fanboy ist. Also wie gesagt, ich bin wirklich Gladbach-Fan vom Herzen aus und da ist Bayern natürlich auch immer aus den 70er Jahren noch so eine Sache, wo die beiden wirklich die Bundesliga gerockt haben. Ja. Aber ich glaube auch immer, dass es zwischen Bayern und Gladbach und auch zwischen, nicht nur zwischen den Vereinen, also in offiziellen Kontakten, sondern ich glaube auch zwischen den Fans irgendwo so immer einen Respekt gab. Auch wenn natürlich gesagt wird, dass man es so sehen kann, dass in den 70er Jahren sich halt entschieden hat, wie es weitergeht und Bayern hat den richtigen Weg gemacht und Gladbach halt nicht. Wirklich, mit absolut. Mit dem Bau des Stadions damals und so in München, beziehungsweise mit dem Glück, dass das Olympiastadion dann da stand. Im Gegensatz zu einem Bökelberg, der halt nur 34.500 Plätze hatte. Da trägst du das Herz am richtigen Fleck, Boccio. Nö. Gut, also hätten wir dann ein deutsches Finale, ja? Meinst ja, du? Wir machen ein deutsches Finale. Gut, also dann gehe ich jetzt mal mich auf die Liste schreiben. Ich bin 150.001 dann. Ja. Mhm. Würdest du da hinfahren, wenn du eine Karte kriegen würdest? Ich würde mich da gar nicht bewerben, würde ich ja fast schon sagen, für eine Karte. Okay. Das ist so aussichtslos in meinen Augen, aber. Wie oft warst du schon bei Bayern spielen? In München? Ja. Zweimal. Ja. Aha. Das ist ein Hardcore-Fan, ne? Also meinst du in München? Und? Bitte? Geil. Du hast gerade eine Verstörung. Ja, Pocho. Also so wird das natürlich nichts mit deiner Podcast-Karriere. Ne? Pocho, was ist denn jetzt los hier? Also gleich knallt's. Tja, naja gut, dann. Pocho! Ja. So, jetzt bist du wieder da. Unfassbar, was war das denn? Weiß ich nicht. Dein Aldi-Net hat gesponnen. Als ob. Meintest du jetzt, wie oft ich in der Allianz Arena war? Genau. Zweimal. Ja. Ja. Ja. Botto, ich würde jetzt fast mit diesem kuriosen Ende sagen, es war schön mit dir. Mit dir immer. Oder möchtest du noch irgendwas zur Fußball-Deutschland sagen? Ich freue mich jetzt auch gleich auf die Bundesliga. Hannover spielt morgen gegen Gladbach. Morgen, ne? Ja, Pacho. Wie viel Uhr geht's morgen los? 17.20 Uhr die Übertragung auf Liga Total. Oh, ja. 17.20 Uhr erst? Ja, ja. Die fangen erst 10 Minuten früher an. Sonntag. Das gibt's doch gar nicht. Ja, nur aufs Beste komprimiert. Knick, knack. Ja, ich bin dann schon um 17 Uhr bei Sky dann am Start und werde dir berichten, was da so für tolle Vorberichte dann entstehen. Ja, ob der Maxi Ewald sich mal zu Robbie Cruz äußert oder so. Ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Pocho, wir haben morgen ein fußballerisches Fernduell miteinander und wir werden dann im Viertelfinale sehen, wie wir da so richtig lagen mit unseren Tipps. Ich hoffe schon. Pocho, in diesem Sinne möchte ich fast sagen, Dankeschön. Ich reiche dir die Hand. Ich reiche dir mal den Penis. Ja, vielen Dank. Mein, der ist aber schwer. Mei. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei bei einem lustigen Plausch mit mir, mit dem Tobi oder natürlich auch dem Pocho bei 4 Ecken 2 Elfer. Pocho, Dankeschön. Danke, Chris.